Sag mal, ist dir nicht klar, wie unmoralisch das hier alles ist? Hex, hier geht's um den Erfolg. Aber du betrügst die Leute doch mit den falschen Lachen. Nein, kein Schwein lacht, weil deine Witze nicht komisch sind. Ja, und deswegen machen wir den Erfolg mit der Technik. Eigentlich möchte ich nur dieses Schöne hier hören, die ganze verbleibende Zeit. Aber schade wäre es denn auch, denn Filmbilder und Musik gehen manchmal eine Synthese ein, die nicht von dieser Welt ist. Und diese Musik habe ich nun eben das erste Mal in einem Film gehört. Magie des Kinos und des Sounds. Was eigentlich wäre Kino ohne Musik? Überflüssige Frage. Geht eben nicht. Zu hören ist hier übrigens ein norwegischer Chor, ein Trio mit einem unfassbaren Song. Im Nachspann dann ganz zu hören von Platz 1. Um dahin nun zu kommen, arbeiten wir uns denn mal durch. Platz 5. Die Schüler der Madame Anne von Marie Castille, Monsieur Charles. Geschichte über eine Lehrerin in den Pariser Banlieues, die zu sich finden. Gut gemeint. Platz 4. Er ist wieder da. Von David Vnent. Hitler als Wiedergänger nach 7 Jahrzehnten hier, heute. David Vnent. Ich finde, es hat was Gutes auch durchaus, über Hitler zu lachen. Weil viel schlimmer ist es nämlich, wenn man ihn als Monster darstellt oder dämonisiert. Weil wenn man das tut, bedeutet es nichts anderes, dass man dann irgendwo Verantwortung und auch Schuld von der Bevölkerung wegnimmt. Sagt der Regisseur und trifft. Und während auf Platz 3 sich befindet Irrational Man von Woody Allen. Joaquin Phoenix als Mord wie lebensgieriger Professor wäre über Woody Allen zu sagen, dass er seit 1969 dreimal, also in 3 Jahren, nämlich 74, 76 und 81, keinen Film gedreht hat und sonst jedes Jahr einen seit 69. So etwas nennt man überflüssige Statistik. Da wäre es doch angesichts des gerade begangenen 80. Geburtstags von Woody Allen viel treffender, Mr. Allen zum Tod selbst zu zitieren. Der Unterschied zwischen Tod und Sex ist, dass man das mit dem Tod allein abmachen kann und keiner sich über einen lustig macht. Gut, kommen wir zur Sache. Platz 2. Bridge of Spies von Steven Spielberg. Wir wollen, dass sie den sowjetischen Spion, der gefasst wurde, verteidigen. Die Anklageschrift. Oh, will ich die überhaupt in die Hand nehmen? Mit Bridge of Spies ist Spielberg politisch nahe bei Robert Redfords Film Die Linken – Verschwörung von 2010. Große Hollywood-Filme, die im historischen Bild die Frage diskutieren, ob eine Gesellschaft, eine, die auf einer Verfassung basiert, bereit ist, die angesichts äußerer Bedrohung bereit ist zu opfern und damit die Demokratie aufs Spiel zu setzen. Es ist wichtig für unser Land, Jim, dass jeder sieht, dieser Mann erhält einen fairen Prozess. Bridge of Spies bezieht im zentralen Dialog am Anfang eine klare Position. Jim, bedenken Sie die Situation. Der Mann ist öffentlich angeprangert. Und das werde ich dann auch. Ja, von Seiten ignoranter Gruppen. Aber genau deshalb muss es ja gemacht werden. Und zwar kompetent. Es darf nicht so aussehen, als würde unsere Justiz Leute auf die Müllhalde werfen. Ein kritischer Kommentar auch zu Guantanamo. Außerdem ist Bridge of Spies ein spannender Spionage-Thriller mit einem fabelhaften Tom Hanks. So, nun aber. Jetzt sind wir da. Hier auf Platz 1. Ewige Jugend von Paolo Sorrentino. Der berühmte alte Dirigent im Ruhestand und der alte Regisseur bei seinem letzten Filmprojekt in einem luxuriösen Wellness-Hotel in den Schweizer Bergen. Ein Hauch von Thomas Manns Zauberberg. Die beiden Alten beobachten das Treiben der anderen Gäste, erinnern sich an vergangene gemeinsame Zeiten oder Geliebte oder erinnern sich dann doch eben nicht mehr. Die wahre Tragödie, und glaub mir, es ist wirklich eine Tragödie, ist die, dass ich nicht mal mehr weiß, ob ich mit Gilda Black geschlafen habe. Ein wunderbarer Film, wie ein meandernder Strom aus den Tagträumen zweier alter Männer. Melancholische Reflexion über das Alter und die Hoffnung, dass das Leben einen Sinn hatte oder vielleicht ja gar noch einige Zeit haben wird. Zwei wunderbare Hauptdarsteller, Michael Caine und Harvey Keitel. Aber das ist nicht alles. Manchmal, da ist Kino dann ganz nahe dran an seiner vielbehaupteten Magie. Da bleibt etwas hängen, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Dieser Song hier aus dem Soundtrack ist gemeint. Just vom norwegischen Trio Medieval. Musik, die Aura dieses Films, der aus der Zeit gefallen zu sein scheint, auf vollkommene Weise verstärkt. Bitte, noch ein bisschen hier. And my beloved, just your flock. And my beloved.